Okay. Drei. Vier. Wenn. Noch. Zähl du ein. Zwei, drei. Wenn der Vogel schweigt, dann pfeift er nicht und singt damit, weil wenn der Vogel schweigt, ist ein fortloser Ruf. Wenn der Vogel schweigt, ist ein fortloser Ruf. Wenn der Vogel schweigt, dann scheißt er nicht und frisst er nicht, weil wenn der Vogel schweigt, ist ein verdoser Ruhm. Wenn der Vogel säuft, ist allweil ein großes Werk, weil wenn der Vogel säuft, ist immer ein großes Werk. Doch wenn der Vogel schläft, dann singt er nicht und pfeift er nicht, weil wenn der Vogel schläft, ist immer blau. Wenn der Vogel quietscht, dann hat er den Überkriegt, weil wenn der Vogel quietscht, dann ist kein grause Ruf. Wenn der Vogel quietscht, dann ein großes Gschrei lang, weil wenn der Vogel quietscht, dann ist ein großes Gschrei. Tanzt, dann hat er vorher gesoffen. Denn wenn der Vogel tanzt, dann hat er vorher gesoffen. Hätte er nicht gesoffen, dann hätte er jetzt nicht tanzen. Und wenn er nicht gesoffen, dann hätte er jetzt nicht tanzen. Es wäre ein großer Ruhm. Es wäre ein großer Ruhm. Und es wäre ein großer Ruhm. Und es wäre. Und du legst dir dazu. Nicht lachen! Nicht lachen! Nee, es könnte tatsächlich was werden. Nicht lachen! Ja, absolut, ich mach schön. Ja? Gefällt mir. Ja. Geil.